Autobahnzubringer Baden-Baden B500 stadteinwärts im 60er Bereich. Dankeschön, Chris. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Und ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Und das auch mit Kavums. Is yet to come. Try to understand the message. But more important is that you feel our music. Welcome. Enjoy. Activate it. Come on, let's work, work. Hello, boys and girls. Today, we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dam. Push the button. My finger is on the button. I came to dance. I came to dance. Yo, yo, she's hot, she's fire, she's the kind of girl I desire. Take time, don't rush this, you know it feels good when you touch this. I come, she goes, that's how I deal with these hoes. Time takers put down their beat and when she blows on my whistle, it goes. I think you wanna come over, yeah, heard it through the grapevine. Are you drinking, you sober? Think about it, doesn't matter. And if it makes you feel good, then it's making my brain delirious. Hey. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, living in cars, dressing it down, hitting on dudes. Come on, Madonna. Well, you got a reputation, but you're gonna have to prove it. I see a little hesitation. Am I gonna have to show you that if it feels right, get on your mark. Step to the beat, boy, that's what it's for. Yeah. fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special, this was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check you out. Get down to the hip-hop, a bebop, a new you hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big-time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it. Fuck that feeling, give all your best. Yo, you're listening to In The Mix, 1 hour of pure music. We got not one DJ, but two. Killer rock the house for you. Wochenende. Einfach näher dran. Nichts für schwache Nerven. Yeah. dort haben. Sondern Werbung. So, Leute, bleibt dran, denn nach der Werbung geht's weiter. Reinschauen lohnt sich. Denn bei Peugeot gibt es jetzt alle Aktionsmodelle mit 1.000 Euro Tankgutschein und Attraktivrate ohne Anzahlung. Leasen Sie zum Beispiel den Familienvan Peugeot 5008 schon ab 249 Euro im Monat ohne Anzahlung. Reinschauen lohnt sich. Jetzt bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Strömmel vom Amt für öffentliche Angelegenheiten. Hallo Bevölkerung. Unsere Stellungnahme zum Thema Piratenpartei. Auch wenn aufgrund des Wahlsieges der Piratenpartei das politische Interesse junger Menschen erfreulicherweise gestiegen ist, so möchten wir die Erstwählerin CyberBabsi77 darauf hinweisen, dass es weder eine DSDS noch eine GZSZ-Partei gibt. Zur Kanzlerin wird man auch nicht in einer Castingshow. Auch wenn man, Zitat CyberBabsi, voll supi singen kann und so. Und natürlich kann man Politiker aus dem Amt wählen. Aber, liebe CyberBabsi, nicht per Telefonhotline. Soweit die Meldungen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und schau mal hier, der Backofen fährt automatisch rein und raus. Und das Kochfeld ist fast unsichtbar. Mensch, da bist du der Zeit ja ganz schön voraus. Aber kannst du dir das überhaupt leisten? Tja, Küchen von Sastalla sind nicht nur ihrer Zeit voraus. Sie sind auch individuell auf Sie zugeschnitten. Sastalla in Appenweier. Und die Küche passt. Abbrucharbeiten, Containerdienst, Recycling, Gartenabfälle, Bauschutt, Altholz, Erdaushub. Hier gibt es einen für alles. Schwarz Umweltschutz und Containerdienst in Rentschen. Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für Privat- und Gewerbe. Schwarz Recycling in Rentschen. Die mit den grünen LKWs. Mehr unter schwarzrecycling.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Wow, was für ein Angebot! 1 Kilo Krustenbraten und 7,5 Kilo Kartoffeln. Aber Schatz, haben wir denn überhaupt so große Teller? Morgen bei Netto-Marken-Discount. Frischer Schweinekrustenbraten mit Schwarte, das Kilo für nur 3,77 Euro. Und Speisekartoffeln, der 7,5 Kilo Sack für nur 1 Euro. Netto-Marken-Discount. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dankbar sein für Glück, Gesundheit und Talente. Sie wollen anderen Menschen etwas von ihrem Glück abgeben? Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung mit Menschen, die sich über Ihre Hilfe freuen? Warum kennen wir Sie dann noch nicht? Kommen Sie ehrenamtlich ins Team der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch. Im Web lebenshilfe-offenburg.de. Wir brauchen und freuen uns auf Menschen wie Sie. Das gibt's nur morgen bei Netto-Marken-Discount. Frischer Schweinekrustenbraten mit Schwarte, das Kilo für nur 3,77 Euro. Und Speisekartoffeln, der 7,5 Kilo Sack für nur 1 Euro. Guten Abend, wir wollten Sie wissen lassen, dass Sie die folgende Sendung beunruhigen könnte. Die Sendung ist schockierend und nicht zuletzt angsteinflößend. Sie wurden gewarnt. Das hat uns noch gefehlt. Der Horrortrip bis zum bitteren Ende. Hallo, Nachtschwärmer. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Schalten verboten. Break down! Once upon a time, not so long ago. Willkommen Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Und zwar mit Volldampf. Wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Die doofe Witze-Ecke. Und einen ganz unvermeidlichen natürlich. Hallo, Erl. Charlie. Ja, grüß dich, Erl. Charlie. Komm, Erl. Sag mal bitte die Sendung an. Ey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Erl. We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friends. I can't believe this could be the I'm not afraid to die.

mich im Kreuz machen mit Maulkorb und Scheuklappen. Ich will aufwachen, Otto sind am Messen Dezibel. Fuck off, ich mach so laut ich will. Ich kann die Welt nicht ändern, aber anfangen, mein Maul aufzumachen, die anderen. Don't hate the player, hate the game. Ich bin Teil und hasse das System. Wenn alles still ist, dann will ich ja laut sein. Halt den Zug an wie von Hochstein. Wir drehen auf, auf 100 und mehr Dezibel. Ist nicht so schlimm, ey, es sind noch nur Wellen. Wir werden laut, laut, manche nennen das Krawall. Hab keine Angst, Mann, das ist doch die doofe Witze-Ecke. Auf, auf 100 und mehr Dezibel. Ist nicht so schlimm, ey, es sind noch nur Wellen. Wir werden laut, laut, manche nennen das Krawall. Hab keine Angst, Mann, das ist doch nur Schall. Ich auch so mit, ich muss mal stören. Schweigen ist nicht konsequent, nur nicht zimperlich. Ich will, dass die ganze Welt es mitkriegt. Ich bin schuld an dem Tumult. Schickt doch weiter eure Bullen. Wir gehen nicht auf bei dem System. Sind wir gerne unbequem. Ich kann die Stille nicht mehr. Sie dröhnen in meinen Ohren. So, jetzt kommen mal wieder die Blondinen dran. Die hatten ja über Fasnacht viel Spaß. Und ich muss jetzt das mal zurechtrücken. Blondie ist im Erotikshop und lässt sich jede Menge Vibratoren zeigen. Aber keiner findet ihr Gefallen. Bis sie plötzlich meint, oh, da, dieser, der Rote mit der weißen Kappe, den kaufe ich, der gefällt mir. Der Verkäufer ganz verlegen. Sorry, das wird nicht gehen. Das ist meine Thermoskanne. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Habe ich noch einen? Ja. Blondie steht am Nordseestrand, am großen Kai, und wirft Steine ins Wasser. Auf Nachfrage, warum sie das tut, sagt sie, guck mal, da steht's doch, Deutsche Werft. Dankeschön. Ja, blondes Haar. Hallo Nachtschwimmer, willkommen. Und jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Super The Good Me. 19.38 Uhr. Original The Good Man, hä? Ja! Al, heute bist du ja früh da. Was ist los? Suchst du Streit? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Ja, ja. Er ist leicht angekratzt. Was ist? Erzähl. Was geht wieder ab? Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Ja. Wen interessiert? Das ist ja bekannt, Al. Super, hier geht's ins Wochenende. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Noch lauter. Das ist doch echt beknackt. Dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio O. Ohne Rücksicht. Ohne Kompromisse. Also nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf.

Auf monster.de warten täglich kostenlos über 47.000 Jobs auf Sie. 13.000 davon in Baden-Württemberg. Finden Sie jetzt den passenden Job auf Deutschlands großer Jobbörse. Monster.de, Ihr neues Leben ruft. Hallo, hier spricht Armin Schneider und dieser Radiospot ist für mich selbst. Seit Jahren träume ich davon, dass sich meine Jugendliebe Sabine bei mir meldet. Leider vergeblich. Also mache ich das jetzt. Lieber Armin, Sabine hier, du bist nach wie vor die Liebe meines Lebens. Ich muss Tag und Nacht an dich denken. Gibst du uns noch eine Chance? Dein Bienchen. Nee, Sabine, sich ewig nicht melden und dann so kommen. Habe ich echt keinen Bock drauf. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Bert ruft! Und das zum 5. Mal. Am 10. März heißt es wieder Pit Radio Ohr Pistenparty im Skizirkus Untersmatt. Ultimativer Waterslide Contest. Pistenspaß und Après-Ski der Extraklasse bis in die Morgenstunden. Testtune Snowboards, Schneebars und legendäre Schirmbar. Die Hitradio Ohr Pistenparty am 10. März ab 13 Uhr im Skizirkus Unterstmatt. Liftbetrieb bis 23 Uhr. Jedes Jahr gibt es hunderte neue Parfums, unzählige neue Modeschmuck-Accessoires, tausende neue Dessous und massenhaft neue Kosmetikprodukte. Aber keine Sorge, denn gemeinsam finden wir die Schönheitsprodukte, die zu Ihnen passen. Parfümerie Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit seit 110 Jahren. In Offenburg, direkt in der Hauptstraße. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on baby. Yeah, and right on, so ist es nach Schwemmer. Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Klickt da drauf, dass ihr mich kennenlernen wollt. Natürlich nicht persönlich. Dann bestätige ich das und es geht okay. Ja, klar. So, die Download-Möglichkeiten auf meiner Seite sind zurzeit wegen technischer Probleme nicht möglich. Aber ihr könnt ja über den Phonoplayer, der ein Link bei mir auf der Seite ist, alles aufnehmen. Einfach Anfangszeit, Endzeit eingeben, wenn ihr nicht zu Hause sind. Kein Problem, hä? Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, yeah, Codex Aachen. Heute Freitag. Massengeburtstag, Mega-Geburtstagsparty. Alle Geburtstagskinder Oktober, November, Dezember vergangenen Jahres erhalten 25 Euro Freiverzehr heute. Ausweis nicht vergessen. Außerdem nach meiner Sendung kurz nach 23 Uhr Maximum Clubbing. Die Live-Übertragung über Hitradio. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Ja, dann morgen nach Drama. Morgen, das müsst ihr auch ganz dick anstreichen. Da gibt's einiges zu gewinnen. Morgen Samstag. Ein iPad 2, alles neu und original. Ein iPhone 4S vertragsfrei. Eine Sony PlayStation 3. Vierter Preis, ein iPod Nano. Fünfter bis siebter Preis, 75, 50, 25 Euro Freiverzehr. Und das geht folgendermaßen. Es sind Ziehungen um 1 Uhr, also 1:30 etwa, und um 3. Zu jedem Longdrink bekommt ihr ein Los. Da sind zwei Nummern drauf. Eine gebt ihr in die große, in den großen Eimer beim DJ. Und dann könnt ihr gewinnen. Ist das okay? Ist das verstanden? Lucky 7. So heißt die Party morgen im Codex. Ja! Codex Club in Aachen. Morgen den großen Club DJ Matrix und den kleinen Club DJ Tom und DJ Eiskratzer. Heute DJ Tarzan, Freitag im großen Club DJ Rockhound und im kleinen Club DJ Tom und DJ Johnny F. Dann darf ich schon mal einen Blick auf nächsten Freitag werfen, den 2. März, nach Firma Angry Birds. Sagt das euch was? Die Party zum Kultspiel. Was früher Mohun war, das ist jetzt Angry Birds. Da gibt's ja das überall zum Runterladen, kostenlos. So, jetzt kommt's. Jeder, der ein Angry Birds Spiel auf sein Handy hat, bekommt 10 Euro Freiverzehr nächsten Freitag im Codex. Und da sind Assistentinnen da, die ich helfen. Das ist super. Und Samstag, 3. März, Buchstaben-Bingo. Okay, das war's vom Codex. Dankeschön. So, Leute. Schön, endlich wieder Wochenende. Alle am Start. Hunde-Bingo! Für unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer! Es kommt wieder ein Mix aus den 70ern, sage ich mal. Und da suchen wir zwei Interpreten. Da kommen weit mehr als 10, aber 2 brauche ich nur. Wenn ihr die habt und anruft und mir sagen könnt, dann könnt ihr eine Mix-CD gewinnen, nach Wahl. Und zwar, da die Wahl habt ihr 90er Mix, 80er Freestyle, Italo oder Haus. Ist das okay? Ja, wunderbar. Al, sag mal das Gewinnspiel an. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Hast du die Schwindsucht? Komm, sag mal richtig an. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. So, ist richtig, Al, danke. Also gut, Leute, alle mitmachen. Na dann mal los. Alles klar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Okay, dann wollen wir es mal angehen. Machen Sie sich bereit. There was a battle there, inside, inside, 100,000.

super, super, super. Ich bin in Offenburg beim Andreas. Hallo Andreas, grüß dich. Ja, hallo. So, 200 Reden brauche ich nur. Ja, und zwar habe ich da Down Under, Man at Work. Ja. Und Scotch und was ist das anders war nochmal. Ja. Jetzt liegt man auf der Zunge. Ja, er hat mir das gesagt. Das ist okay, die Scotch-Disco-Band. Ja, okay, dankeschön. Ja. Tschüss, Andreas nach Offenburg. Hey! Bingo, Baby! Super! Jui, das war ein Volltreffer. Dankeschön fürs Mitmachen. Was ist der Hammer auf Radio Ohr? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Flippt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. Wir haben 20.11 Uhr, willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Jetzt haben wir kurz eine Meldung. Auf der B3 Höhe Elgersweil an der Kreuzung ein Unfall, aufpassen bitte. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know.

das? Na, mal wieder alles langweilig. Da gibt's nur eins. Der letzte Schrei. David Gegner und Asher, wir haben 20.30 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Okay, wollen wir mal schauen, was wir da haben. Meine Frau trägt immer katholische BHs. Was ist denn das? Ja, ganz einfach. Wenn man hinten den Haken aufmacht, fallen vorne zwei auf die Knie. Bleib doch mal beim Thema. Kennst du den Unterschied zwischen einem Kuhschwanz und einem BH? Der Kuhschwanz bampelt am Hintern, der BH hindert am Bampeln. Jo, jetzt haben wir's. Okay. Das mache ich nachher wieder gut, Ladies. Hier geht's ins Wochenende. Wir sind drauf. Los, aus Rockers. Jetzt habe ich doch gerade dem Schuhverkäufer den Witz nochmal erzählt. Ja, Spätzünder, hä? Ja. Unmöglich, der Kerl, hä? Ja, er beruhigt dich wieder. Wir kennen's ja. Wir sind hemmungslos. Unmännlich. Oh, Peggy, du tust mir leid, hä? Du hast einen Knall. Genau, ja. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. Das ist der Power ins Wochenende. Science, history, unraveling the mystery. The Big Bang. Thank you.

bleibt im Kopf. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Wow, was für ein Angebot! 1 Kilo Krustenbraten und 7,5 Kilo Kartoffeln. Aber Schatz, haben wir denn überhaupt so große Teller? Morgen bei Netto-Marken-Discount. Frischer Schweinekrustenbraten mit Schwarte, das Kilo für nur 3,77 €. Und Speisekartoffeln, der 7,5 Kilo Sack für nur 1 €. Netto-Marken-Discount. Die Kultreihe bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Jetzt habe ich keine Lust, bis zu machen. Ich will nur in meinem Bett liegen. Ich gehe auch nicht ans Telefon. Nach dem Piepton können wir bis auf der AB schwätzen. Denn ich habe geschworen, dass ich Hit nix allang. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu. Deren Premiere immer am Montag in der Morningshow und um 18.15 Uhr. Das gibt's nur morgen bei Netto-Marken-Discount. Frischer Schweinekrustenbraten mit Schwarte, das Kilo für nur 3,77 €. Und Speisekartoffeln, der 7,5 Kilo Sack für nur 1 €. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. bliss-autosport.de. Hey, guys! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! So, Nachtschwimmer. www.charlie2000.de heißt meine Internetseite. Wenn ihr da drauf geht, sind auf der zweiten Seite zwei Links. Einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Da geht ihr bitte drauf und klickt drauf, dass ihr mich kennenlernen wollt. Natürlich nicht persönlich, ganz klar. Ich werde mich freuen. Es ist besser, über diesen Link gehen, weil bei Facebook bin ich als Charlie 2000 geschrieben in Buchstaben. Und bei Wer kennt wen mit Zahlen. Das ist ganz komisch. Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah, Codex in Aachen. Jetzt nach der Phase geht's los. Er startet das Codex richtig durch. Heute Massengeburtstag. Oktober, November, Dezember geborene vom vergangenen Jahr bekommen 25 Euro Freiverzehr. Heute, es gilt nur bis 1 Uhr. Heute Freitag und ab 23 Uhr die Live-Übertragung hier bei Hit Radio Ohr. Codex Club in Aachen. Wow! Nachtschwimmer, morgen, aufgepasst, morgen ist auch was abzustauben. Und zwar morgen heißt Lucky 7. Bist du einer der Glücklichen? Weil es gibt zu gewinnen. Erster Preis, ein iPad 2. Ein iPhone 4S, vertragsfrei. Eine Sony PlayStation 3. Ein iPod Nano. Fünfter Preis, 75 Euro. Dann und so weiter bis 50, 25 Euro. Wie das geht? Zu jedem Longdrink bekommt ihr ein Los. Da sind zwei Nummern drauf. Eine behaltet ihr und eine gebt ihr ab beim DJ in den großen Eimer. Dann könnt ihr gewinnen. Es gibt zwei Ziehungen. Eine um 1 Uhr oder kurz nach 1 und eine um 3 Uhr. Ist das okay soweit? Kraft, hä? Codex Club in Aachen. Morgen, Samstag ist das, ja? Wenn man sich überlegt, das iPad 2 kostet so um die, ich glaube, 500-600 Euro und das iPhone 4S ist noch teurer. Also ein riesen Schnäppchen zu machen, Nachtschwärmer, schlag zu! Einlass 22 Uhr jeweils. Und heute in einer Woche, am 2. März, Angry Birds im Codex. Angry Birds. Das sind Spiele wie früher Moorhuhn und so weiter. Oder Mario. Das hat jeder, das ist kostenlos, kann man sich das runterladen. Wer ein Angry Birds vorzeigt, bekommt 10 Euro Freiverzehr. Heute in einer Woche. Im Codex in Aachen. Was sagt man dazu? Ha? Und Donnerstag ist ja Feierabend. Studentenfreundliche Preise, wie sich's gehört. Okay, dankeschön. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Freitag ist ganz im Zeichen des Wochenendes bei Hitradio. Und zwar richtig powermäßig. Ich von 19 bis 23 Uhr und ab 23 Uhr 3 circa schalte zum bis 3 Uhr aus dem Codex live direkt. Ja! Komm, geh mit mir ein kleines Stück weiter, andere Wege. Absolute Spitze. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. Shining. Aber jetzt höchste Zeit für das Gewinnspiel. Also gut, Leute, alle mitmachen. Na dann mal los. Alles klar. 9, 8, 7, 6. Wir suchen wieder zwei in der breiten Nachtschwärmer. Seid ihr mit dabei? Es geht los in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dieses Spiel ist locker und schmissig. Du bist dran, du bist dran, du bist dran. Jetzt geht's los. Vollste Konzentration. Komm, drei, zwei. And now for my next number, I'd like to return to the classic. I need someone I will never need enough. Kattenklo, Kattenklo, ich mach die richtige Katze froh. Was meint ihr? Absoluter Wahnsinn. Die göttlichsten Songs aus den 90ern? Ja, unser Gewinnspiel. Ich sage nach Diersburg mit einem Echo, hallo Uwe. Uwe, grüß dich in Duisburg. Hallo? So, Uwe? Ja, lass uns mal zwei Interpreten hören, bitte. Also, das wäre die, einmal die Kelly-Familie. Kelly-Familie, ja. Und? Die Scorpions. Ja, das ist richtig, Uwe. Dankeschön nach Duisburg. Hallo. Alle anderen legen bitte auf. Jede Stunde ein Gewinnspiel, danke schön. Das ist ja Wahnsinn. Fernsehen. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer. Genau. Jetzt kommt die Nummer 1 von Fasching. Von Fastnet, Nummer 1, Number 1.

DJ Antoine, um 21 Uhr, 24 gleich. Na, sag schon mal, wie habt ihr die Phasen drum gekriegt? Seid ihr noch auf Erholung? Manche vielleicht schon, ne? Yeah! Mein Freund ist ja, mein Vater ist ja ein Faschingsmuffel. Absolut. Vor allem wegen Valentinstag, da gab's da mal wieder Ärger. Ach, schmierst dir irgendwo hin. Was ist jetzt wieder, Pig? Ich will Romantik. Was ist Romantik? Lass dir was einfallen. Ich komme mir vor wie in den Flitterwochen. Sag du mir nicht, was Romantik ist. Ich weiß, was Romantik ist. Kelly, was ist Romantik? Daddy, das weißt du. Frauen mögen Süßigkeiten und Blumen und Karten. Aber nicht mit einer nackten 4-Zentner-Tante drauf, die sagt, hier muss es irgendwo sein. Ach, Daddy, es ist Valentinstag. Da wollen Frauen, dass Männer zuvorkommend sind und einfühlsam. Das weiß doch der nicht. Hier ist Welle Wahnsinn. Und Swedish House Mafia. Oh, jetzt habe ich was gefunden. Ach, schon mal, das haben sie die ganze Zeit gesucht. Eine kleine Spezialität mit Whitney Houston. Das müssen wir jetzt bringen. Kannst du mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Ja, Cat Perry und Whitney Houston. Die doofe Witze-Ecke. Der Aufseher der Galeere. Männer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Die gute, die gute, die gute, rufen alle. Heute Mittag gibt es eine doppelte Portion Fleisch und extra Ration Rum. Jubel unter den Männern. Und die schlechte Nachricht? Ja, heute Mittag will unser Kapitän Wasserski fahren. Also, nächster Nachtschwimmer kennt diesen Song mit Sicherheit. Ja, Techno aus den 90ern. Future Vibes. Mellow Tracks. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl in the Ja, einer ist noch fällig, ein doofe Witze-Ecke. Immer zwei kommen. Ein Seemann war sehr lange unterwegs. Und zwar ganz lang. Er telegrafiert nach Hause. Wenn ich von Bord komme, seiner Frau, da stehst du mit einer Matratze auf dem Rücken geschnallt an unten am Pier. Darauf telegrafiert sie zurück: Schatz, dann sorge du aber dafür, dass du einer der Ersten bist, der von Bord kommt. Da eilt's aber. Da pressiert's. Danke schön. Achtung, Männer, stillgestanden. Sir, ja, Sir, nein, Sir. Ja, Sir. Macht Spaß? Ja, Sir. Missy be bringing down. I'm the hottest round. I told your mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want to listen to me now. Is you with me now? The biggie, biggie bounce. I know you think the way I sweep my style. People sing around. The people gather around. Baby. I can see inside you, the sickness is rising. Don't try to deny what you feel. Will you give it to me? It seems that all that was good has died and is decaying in me. Will you give it to me? People you don't know, me and Tim are living high since 20 years ago. What the dealio, now what the dealio? If you wanna battle me, then keep on. Where we pray the day straight away.

alle Sorgen tun sie mir einfach weg. Komm, zwischendurch trinken wir auch noch einer. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morning Show und um 18.15 Uhr. Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. bliss-autosport.de. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße, fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Mouah. Codex Club in Aachen. Jetzt nach der Phase startet das Codex wieder voll durch. Volle Kanne durchstarten. Heute Massengeburtstag. Warum? Weil Oktober, November, Dezember Geborene vom vergangenen Jahr bekommen 25 Euro. Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Ist doch der Wahnsinn, hä? 25 Euro zum Geburtstag. Heute Abend. Und dann ab 23 Uhr ja die Live-Übertragung wie jeden Freitag bis nachts um 3. Ja? Codex Club in Aachen. So ist, wenn man pennt. Ne, ich habe gesucht, wer legt auf, da steht's. Heute DJ Tarzan und DJ Rockhound. Und im kleinen Club DJ Tom und DJ Johnny F. Aber was wichtig ist, morgen Samstag. Morgen Samstag, Lucky 7. Bist du einer der Glücklichen? Es gibt morgen im Codex Gewinn. Und zwar ein iPad 2, ein iPhone 4S, vertragsfrei, ja? Unter codex-club.de. Also nicht, dass ihr meint, dass ihr, wenn ihr jetzt das Handy gewinnt, dass ihr einen Vertrag aufs Auge gedrückt kriegt. Nein! Codex Club in Aachen. Genau, so ist es. Eine Sony PlayStation 3 gibt es auch zu gewinnen. Das ist der dritte Preis. Vierter Preis, ein iPod Nano. Fünfter Preis, 75 Euro Freiverzehr. Sechster, 50. Siebter, 25 Euro. Pro Longdrink gibt es ein Los. Das sind zwei Nummern, zwei identische Nummern. Eine gibt hier ab beim DJ in die große Trommel. Und die Ziehung, es gibt zwei Ziehungen. Eine um 1 Uhr und eine um 3 Uhr, also kurz danach eben. Ist das okay? Absolute Spitze. Morgen DJ Matrick dran im großen Club und im kleinen Club DJ Tom und DJ Ice Crasher. Absolute Spitze. Codex Club in Aachen. Nächsten Freitag im Codex. Angry Birds. Angry Birds. Die Party zum Kult spielt. Jeder hat ein Angry Birds auf seinem Handy, oder? Wenn nicht, kostenlos kann man das runterladen. Wer nämlich ein Angry Birds zeigt, vorzeigen kann auf seinem Handy, bekommt 10 Euro Freiverzehr. Also, heute in einer Woche. Und Samstag, 3. März, Buchstaben, Bingo. Und donnerstags Feierabend. Die kultige Party mit studentenfreundlichen Preisen. Und das alles im Codex. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Eindeutig irreparabel defekt. Wow! Na und? Abgefahren! Cranberries Spezial. Es ist wieder Zeit fürs Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Jetzt bin ich recht froh, mein Freund Erl hat wieder getankt, aber dann ist er bis erträglich. Erl, was gibt's? Ich bin Bundy, Erl Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich hoffe doch vom Radio, Erl. Das Kind nochmal. Ey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Danke, Erl. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Unser Gewinnspiel! Attention! Und spiel mit. Aus diesem Gewinnspiel, aus diesem Mix müsst ihr zwei Interpreten wissen. Aber wartet ab, da kommt noch viel mehr. Hallo, hallo, ich grüße den Carsten aus Offenburg. Carsten, hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, Carsten, zwei Interpreten wollen wir alle wissen von dir. Und zwar Safri Du, Made a Love und Geiersturzflug, die pure Lust am Leben. Ja, super. Dankeschön, Carsten. Dankeschön. Juhu. Wir haben einen Gewinner, gratuliere! Wir haben einen Gewinner! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, alle anderen legen auf, dankeschön! Mamma mia, mamma mia, dankeschön, dankeschön! Hit Radio Ohr. Einfach näher dran! Radio. Hit Radio Ohr. Maximum Music Radio Station. FM. All hits, all the time. Power Station. Power Station. Esperanza 2012. Richtiger Ohrwurm, eh? Yeah. Immer freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier. Was ist der Hammer auf Radio Ohr? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Fällt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui,

just rest. You will find me in the place I know the best. In some shopping, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. Meint ihr, Paul Kalkbrenner, göttlich. Genau, 22.30 Uhr, halb elf. Hallo, Nachtschwärmer. So, ich hatte ja vorher Anti-Frauenwitz gebracht, jetzt schlagen die Frauen zurück. In meiner Person. Dann geht's los. Wann ist ein Mann eine Mark, ein Euro wert, wenn die Eierpreise auf 50 Cent steigen? Okay, danke, danke, danke, danke. Das war der Anfang. Ich schleim mich bei den Frauen jetzt ein. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Autoreifen? Der Autoreifen hat Profil. Ich werde aus der Männergilde ausgeschlossen, das weiß ich jetzt schon. Noch einer. Was ist ein Mann im Salzsäurefass? Ein gelöstes Problem. Ja, Ladies, das gefällt euch am besten, ich weiß. Ein gelöstes Problem. Das gibt's nur bei Radio. Wow. Oh Mann, da falte ich im Kopf die Augen. Aufhören. Super. Oh, man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Ice, ice, baby. candle, dance. Grab a stick of that boom. I feel in your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of here. Don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Take out the hook while my DJ revolves it. Alright, stop, collaborate and listen. I back a brand new vision. Something grabs a hold of me tightly. Roll like a harpoon daily and nightly. Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll go to the extreme. I rock a mic like a vandal. Light up a stage, you like a chump like a candle. Dance, but my speaker that booms. I'm filling your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better... So Leute, eigentlich ganz geil hier. Jetzt wollen wir zusehen, dass wir alle mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Wo sind die Feierschweine? Ja, wo sind die Feierschweine? Auf hier! Dann sagen wir Prost! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Bum, digi, bum, digi, bum, digi, bum! Everybody, put your hands up in the atmosphere. Na, wo sind sie denn, die Patschehändchen? Alle Hände in die Atmosphäre und wir klatschen im Takt. Klatschen. Bängen. Feiern. Wir singen. Friday night, I'm sitting all alone. Hey boy, you there, don't you be so square. Come on to my house, take me anywhere. Keep me going on, release me from my fate. I need some fun before it's too late. If you wanna come, I say yeah, yeah, yeah. I've been waiting long, I say yeah, yeah, yeah. If you sing my song, I say yeah, yeah, yeah. I'm gonna be your baby tonight. Do you get a text? If you take a step. Now repeat after me. It's the happy hour. Sing along to the song you have.

Jedes Los kann gewinnen. DJ Matrix im großen Club morgen und DJ Tom und DJ Ice Crasher im kleinen Club. Im Codex in Aachen! Codex Club in Aachen. Nächsten Freitag wieder eine Aktion. Angry Birds. Angry Birds. Die Party zum Kultspiel. Angry Birds ist ein Spiel wie Moorhuhn, gab es früher so ohne Ende. Das ist ähnlich kostenlos natürlich. Wer das vorzeigt auf seinem Handy, bekommt 10 Euro Freiverzehr nächsten Freitag. Und nächsten Samstag Buchstaben Bingo. Bin mir sicher, da ist jetzt schon die Hölle los. Ey, nachher. Ich fahre ja nachher auch noch hin. Ganz klar. Ins Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Ist aber immer dran, denk, ohne Gummi läuft nichts. Tanz bei ihr Wand. ein Albtraum. Exklusiv! Fällt völlig aus! Da rattert in der Kiste! Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie! Charlie 2000. Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. You're sexy and you know it, put your hands up in there. Meine letzten Minuten brechen an. Vielen Dank fürs Zuhören. Hatte noch ein schönes Wochenende. Elvis, würdest du dich auch mal verabschieden und dich freuen, dass du hier warst? Wer kommt denn freiwillig hierher? Ja, du, frommen Freund. Langsam find der Dog sei in. Und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl an, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang klag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden, ja, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich. Hör ich euch jetzt mitsingen, Nachtschwärmer? Ich frag mich, was ich da tue. Eins, so, drei. Ich will mich. Ich fühl mich doch so allein, brauch kein großes Geld, ich will haben auf Fürstenfeld. In der Zeitung, da hab's geschrieben, da gibt's eine Szene, da muss hin. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Rennen mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kann's ja Angst im Weg nicht wahr. Sag mal da! Ich will wieder heim. Ich fühl mich da so allein. Voll abgefahren! Breakdown! Sehen Sie, ein Wahnsinniger. Jenseits des menschlichen Verstandes. Mein Gott, was ist denn das? Ein Albtraum. Jean Paul, Jamaica, Ludacris, hey, yeah. Now let's show the whole world how we get down. Remix, die. Oh yeah, shorty, what's happening? Girl, let's get this thing cracking. You just bend it on over. Now we get behind and you can get wild. Something in life, shake your body on. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. I always hit two. Call me Jeter. Sean Pompain, Pitbull, and Luda. We about bread, paper, and moolah. Mommy right there, here's great medulla. once catch a dash, catch me in Cuba. Senorita, tschüss nach Gemma, dranbleiben. Gleich geht's weiter vom Rolex aus nach den Nachrichten. Und jetzt bitte alle zurück. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Okay, Leute, Zeit ist um. Dürfte ich Sie vielleicht noch um eine halbe Minute bitten? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that? The world famous Asian show, Asian show, show, show. He's coming, he's coming, he's here, have no fear. Don't try to apprehend him. Don't try to apprehend him. Sorry about that. Goodbye and thanks. Im Studio Tina Menzinger. Der Streik am Frankfurter Flughafen geht möglicherweise in die nächste Runde. Die Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft der Flugsicherung und dem Betreiber Fraport seien am Abend gescheitert. Das bestätigten beide Seiten. Es geht um ein neues Tarifwerk für die rund 200 Vorfeldlotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsplaner. Diese hatten bereits an 5 Streiktagen mehr als 1200 Starts und Landungen verhindert. Die griechische Regierung hat Banken und anderen privaten Finanzhäusern das offizielle Angebot zum Schuldenschnitt unterbreitet. Das entsprechende Dokument wurde vom Ministerrat gebilligt und am Abend veröffentlicht. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte die Entscheidung. Sie setzt auf einen Erfolg des Schuldenschnitts. Wir verfolgen jetzt natürlich, dass die freiwillige Umschuldung, die für uns alle ein Neuland ist und vor Griechenland natürlich auch ein ganz besonders wichtiger Schritt, gut abläuft und anschließend dann auch die Tranchen für das zweite Griechenland-Programm freigegeben werden können. Insgesamt sollen die privaten Gläubiger auf mehr als die Hälfte ihrer Forderungen gegenüber Griechenland verzichten. Die Bundeswehr hat sich wegen der gewaltsamen Proteste in Afghanistan vorzeitig aus ihrem Stützpunkt in Talukan zurückgezogen, gegen den Willen der Provinzregierung. Der Gouverneur Takwa warf den deutschen Soldaten vor, sich ohne Vorwarnung im 70 Kilometer entfernten Kunduz in Sicherheit gebracht zu haben. Jörg Langer, Sprecher für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, verteidigte den Rückzug im ZDF. Die Gefahr ist in ganz Afghanistan gegeben, egal in welchem Camp und Weltlager sie sich befinden. Das Provincial Advisory Team in Talukan allerdings liegt auch noch am Rande der Stadt in der Wohnbebauung. Von daher ist dort das Risiko gegebenenfalls etwas höher einzuschätzen. Die Koranverbrennung durch US-Soldaten löste den vierten Tag in Folge schwere Proteste in Afghanistan aus.